CD Wissen präsentiert Reise durch die Weltgeschichte 1000 bis 500 vor Christus. Sagenumwobene Städte, prunkvolle Paläste, faszinierende Skulpturen, beeindruckende Tempelanlagen und geheimnisvolle Rituale. All das versprechen die Hochkulturen des ersten vorchristlichen Jahrtausends. Im Hochland zwischen dem armenischen Bergland und dem Industal schwingt sich Persien zur ersten Weltmacht der Geschichte auf. Und westlich davon erreicht Babylon, die Mutter aller Metropolen, den Höhepunkt ihrer Blütezeit. Gleich zwei der antiken Weltwunder, der Turm zu Babel und die hängenden Gärten der Semiramis, zieren diese erste Großstadt der Geschichte. Doch wie sieht es tausende von Kilometern weit davon entfernt aus? Im Dschungel Zentralamerikas beispielsweise entwickeln sich die Olmeken zur ersten indianischen Hochkultur. In Asien, abgeschlossen von der Außenwelt, auf unzähligen kleinen und großen Inseln, sieht das Leben jedoch ganz anders aus. Die Japaner der Frühzeit sammeln erste Erfahrungen mit der Landwirtschaft und dem Bau primitiver Siedlungen. Viele Mythen ranken sich um diese Zeit. So soll nicht zuletzt auch das heutige Kaisertum seinen Ursprung im ersten vorchristlichen Jahrtausend haben und gilt somit als älteste Monarchie der Welt. Doch beginnen wir unsere Reise in den geheimnisvollen Sümpfen und Dschungelgebieten Zentralamerikas. Mehr als 2500 Jahre bevor die Europäer die neue Welt erreichen, entwickeln sich die Olmeken zur ersten Hochkultur des Kontinents. Während Maya und Azteken in unserem Geschichtsbewusstsein fest verankert sind, sind die Olmeken nur wenigen Menschen ein Begriff. Ihren Ursprung haben sie, wie alle indoamerikanischen Völker, in Asien. Bereits vor mehr als 40.000 Jahren erreichen asiatische Jäger und Sammler den amerikanischen Kontinent. Das Aussterben der eiszeitlichen Säugetiere zwingt diese frühen Amerikaner schließlich sesshaft zu werden und auf pflanzliche Nahrung wie Beeren, Wurzeln und Samen zurückzugreifen. Ihren Höhepunkt erreicht die olmekische Zivilisation um 1000 vor Christus, als sich die einzelnen Indio-Stämme zu landwirtschaftlichen Gemeinschaften zusammenschließen und erste religiöse und politische Zentren bilden. Dies ist der Anfang einer spannenden Epoche der amerikanischen Geschichte.